Ich walze und walze, ich walze den ganzen Tag, weil ich die Walze Wilma bin und Walzen gerne mag. Ich walze und walze und ich bin mächtig schwer. Wir bauen ja eine Straße und das gefällt mir sehr. Ich walze und walze, ich walze den ganzen Tag, weil ich die Walze Wilma bin und Walzen gerne mag. Walzen gerne mag und Walzen gerne mag. Ich walzen gerne mag. Ich walze und walze, ich walze den ganzen Tag, weil ich die Walze Wilma bin und Walzen gerne mag. Ich walze und walze und ich bin mächtig schwer. Wir bauen ja eine Straße und das gefällt dir, yeah. Ich walze und walze, ich walze den ganzen Tag, weil ich die Walze Wilma bin und Walzen gerne mag. Ich walze und walze und ich bin mächtig schwer. Wir bauen ja eine Straße und das gefällt dir, yeah. Wilma walzt los, doch sie kommt nicht weit. Da macht sich vor ihr ein Maulwurf breit. Dieser Hügel ist mein Haus, hier wohn ich mit meiner Maus. Wenn du drüber bügelst, kommen wir ja nichts mehr raus. Wilma überlegt, denn sie ist nicht dumm. Naja, dann walzt sich halt drumherum. Niemand hält sie auf, sie macht alles platt. Außer wenn ein Tier was dagegen hat. Ich walze und walze, ich walze den ganzen Tag, weil ich die Walze Wilma bin und Walzen gerne mag. Ich walze und walze und ich bin mächtig schwer. Wir bauen ja eine Straße und das gefällt dir, yeah. Ich walze und walze, weil ich die Walze Wilma bin. Ich walze und walze, weil ich die Walze Wilma bin und das gefällt dir, yeah. Sie walzt wieder los, doch sie kommt nicht weit. Da macht sich vor ihr eine Schlange breit. Liebe Wilma, deine Straße, die gefällt mir sehr. Denn genau wie ich schlängelt sie sich hin und her. Wilma überlegt, stimmt, die ist jetzt krumm. Ich baue ja immer um alle Tiere rum. Egal, ich habe Zeit, mir macht das nichts aus. Dafür hat jedes Tier sein Haus. Ich walze und walze, ich walze den ganzen Tag, weil ich die Walze Wilma bin und Walzen gerne mag.